Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Das Jahr 2021 wird ein Jahr des Kampfes. Es kommt eine Delegation der Zapatistas und anderer indigenen kämpfenden Menschen nach Deutschland. Sie werden alle 5 Kontinente besuchen und fangen in Europa an. Es geht darum, uns zu vernetzen und unsere Kämpfe zu verbinden, weil alleine werden weder Sie noch wir das schaffen. Hallo und herzlich willkommen zur November-Sendung des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Wie ihr gerade schon gehört habt, wollen wir in diesem Monat über die Reise der Zapatistas sprechen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, es ist viel passiert in diesem letzten Jahr. Und deswegen habe ich mir 2 Menschen eingeladen, Tapir und Mike, die da mit dabei und mit dran waren und mit denen wir heute über die Reise sprechen wollen, aber auch generell nochmal, was so persönliche Motivationen sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen und was das kollektive Leben für uns bedeutet. Also viele spannende Themen. Ja, hoffentlich ist was für euch dabei. Tapir, stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl vielleicht, wie du dazu gekommen bist, dich mit den Zapatistas zu beschäftigen. Ja, danke erstmal für die Einladung. Voll cool, dass wir heute dafür Raum finden, nochmal das zu reflektieren, was da jetzt passiert ist. Seit einem Jahr, seit die Ankündigung raus ist, dass die Zapatistas eine Weltreise machen werden oder eine Delegation der Zapatistas. Ich selber bin jetzt so seit, bestimmt schon seit 8 Jahren so ein bisschen mit dem Thema zugange oder vertraut. Das war damals einfach so eine zufällige Begegnung durch einen Zeitungsartikel aus der Taz, glaube ich, wo über die Zapatistas geschrieben wurde, der irgendwie zu mir gelangt ist und ich dann darüber in der Schule ein Referat gemacht habe und seitdem eigentlich da mal hinfahren wollte und das dann auch machen konnte vor 5 Jahren, glaube ich. Auf jeden Fall, seitdem beschäftigt mich einfach das Thema, weil das so eine kleine gelebte Utopie ist, basisdemokratische Strukturen in Chiapas, in Südmexiko zu sehen, wie die Zapatistas sich organisieren, gibt mir viel Kraft, das auch hier zu tun und ist ein Vorbild für mich irgendwo auch und auch, wenn man das kritisch beleuchten muss. Genau, und so bin ich so ein bisschen zu dem Thema gekommen und habe dann mich an anderen Orten so ein bisschen dazu organisiert und bundesweit in der Struktur organisiert zur Soli-Arbeit, was sowohl irgendwie Kaffee verkaufen ist, als auch einfach Öffentlichkeitsarbeit über die Zapatistas zu machen. Und auch andere Themen, ja. Voll gut, du meintest, du warst mal da. Was war der Rahmen dafür? Es gibt CAREA, das ist eine Menschenrechtsorganisation, beziehungsweise machen die hier in Deutschland die Vorbereitung mit Menschen, die nach Chiapas, also nach Südmexiko, fliegen wollen und bereiten dich hier darauf vor, wie die Situation dort vor Ort ist, in 2 längeren Seminaren. Und da lernt man halt ganz viel so postkoloniales irgendwie Bewusstsein auch, ne? Also was für eine Rolle haben wir hier, wenn wir ins Ausland gehen, wenn wir nach Mexiko vor allem auch gehen. Und das ist so eine Möglichkeit, um in zapatistischen Gemeinden oder auch pro-zapatistischen Gemeinden Menschenrechtsbeobachtung zu machen und dort dann zu dokumentieren, was für Gewalt passiert, weil es einfach viele Gemeinden gibt in zapatistischen Gebieten, die ja nicht nur zusammenhängend sind, wo halt staatliche Gewalt oder eben Teilung der Spaltung der Gemeinde und so weiter viel Gewalt bringt. Und genau, da geht es so darum, als privilegierte Person aus dem Westen so ein bisschen Auge und Ohr zu sein und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. In dem Kontext war ich dort. Mike, was ist deine Historie mit den Zapatistas und ihren Kämpfen? Hallo, meine Historie dazu ist gar nicht so lang. Ich wusste schon seit Jahren, dass die Menschen existieren und dort Widerstand leisten, aber habe mich nie wirklich tief damit beschäftigt. Und dann war das dieses Jahr im Frühling, als Personen aus einem Freundeskreis an mich herangetreten sind und erzählt haben, dass die Zapatistas eine Reise machen und die Sachen dazu organisieren, sich vernetzen, dass die Reise auch stattfinden kann. Dafür braucht es Unterstützung, verschiedenste. Und genau, ich wurde halt gefragt, ob ich Lust habe, da mitzumachen. Und hatte ich tatsächlich. Genau. Und eigentlich erst dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Vielleicht könnt ihr, bevor wir weiter einsteigen, nochmal erzählen, wer die Zapatistas sind. Also die Zapatistas sind eine Bewegung im Süden Mexikos, in Chiapas eben angesiedelt und haben da seit 1994 ihre Autonomie errichtet. Mit der basisdemokratischen Strukturen, also sehr praktische Politik sozusagen, die alltagstauglich ist, die den Menschen dort, die davor auf Fincas oder anderen Gebieten sehr stark ausgebeutet wurden, auf einmal angefangen haben, das eben nicht mehr hinzunehmen und eigene Schulsysteme, eigene Gesundheitssysteme, eigene Regierungen eben aufzubauen als Alternative zur tatsächlichen Regierung in Mexiko, die sie auch nicht anerkennen, die sie auch als schlechte Regierung bezeichnen. Und genau, das sehr Spannende daran ist, dass halt der Widerstand funktioniert. Also der bringt tatsächliche Besserung für die Menschen da vor Ort. Der weitet sich auch aus seit jeher und trotz, dass halt viel paramilitärische Strukturen, Druck und natürlich auch Megaprojekte und so weiter von außerhalb auf das Gebiet einprasseln, das bestehen bleibt, weil einfach der Zusammenhalt unheimlich stark ist da und eben die kollektive Organisierung, von der wir hier so träumen, von der wir hier auch lernen wollen, also wie kann das geschafft werden, dass Menschen so verbindlich miteinander sind und tatsächlich ja eine andere Welt schaffen, indem sie halt praktisch zueinander anders sind, als wir das halt lernen, zum Beispiel irgendwie in unserer Sozialisierung. In meiner Wahrnehmung war so die Aufmerksamkeit für die Zapatistas ja in der Vergangenheit schon mal sehr stark und gerade auch so eine deutsche Linke hat sich ja auch schon mal sehr stark auf die Zapatistas bezogen und das dann irgendwie abgeebbt. Und tatsächlich so seit Oktober letzten Jahres wieder ganz stark geworden. Vielleicht könnt ihr zu dieser Entwicklung kurz was sagen und warum es jetzt irgendwie wieder diesen starken Moment und diesen starken Bezug gibt. Naja, ich glaube, 1994 war das Interesse, glaube ich, so groß, weil dieser Aufstand halt so medial so eine große Reichweite hatte. Und danach ist das vielleicht wieder so ein bisschen abgeflacht, denke ich, weil von außen dann nicht mehr so viel hörbar war, was so große Reichweite hatte wie jetzt ein bewaffneter Aufstand, was ja dann auch danach folgende so internationalistische Kämpfe irgendwie auch geprägt hat oder Leute das als Vorbild gesehen haben. Und ich denke, dass diese Ankündigung der Reise, was ja schon so ein bisschen einmalig ist in der Geschichte, dass auch die Leute, die kolonialisiert wurden, zu den Kolonialisten nach Hause kommen und um zu sagen, so, war nix, hat er leider nicht geschafft. Genau, ich glaube, das hat nochmal viele Leute angezogen und auch inspiriert, denke ich. Ja, ich denke auch, dass das so die Besonderheit ist. So davor gab es auch Kontinuitäten in Solidaritätsarbeit in der BRD hier. Also es ist das ja Bastanetz zum Beispiel, was die halt einfach da auch dranbleiben oder die Kaffeekollektive Aroma Zapatista und Café Libertad, die den zapatistischen Kaffee hier vertreiben und Carrea eben. Diese stabilen Strukturen gibt's. Und ich glaube auch nur, weil es die gegeben hat und gibt über die Zeit, konnte jetzt so ein krasses Netzwerk aufgebaut werden, dass jetzt auch so viele junge Leute wieder darauf Lust haben, weil eigentlich eben, man merkt auch voll in der Arbeit um die Zapatistas herum, sind viele ältere Menschen auch. Also es ist eine sehr generationenübergreifende Arbeit, weil aus den 90ern tatsächlich noch Leute übrig geblieben sind, die immer noch das total toll finden, was da passiert. Und jetzt durch die Reiseankündigung, ja, wie du gesagt hast, ist es nochmal voll neu aufgelebt und diese Besonderheit des historischen Moments ist auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Okay, es scheint soweit zu sein. Da kommt das Geschwader 421. Geschwader 421. Das war ein Ausschnitt vom Freundeskreis-Kollektiv, also Freundeskreis-Videoclips vom 22.06. diesen Jahres. Was ist da passiert? Wer hat da gerufen? Was war das für ein Moment? Das war der Moment, wo die Zapatistas nach einer langen Seereise dann endlich in Spanien gelandet sind. Genau, und die Leute, die gerufen haben, waren Leute, die wahrscheinlich auch schon vorher sich viel vernetzt haben und organisiert haben und die sich total gefreut haben, dass die Zapatistas jetzt gelandet sind. Mhm. Also es war genau dieses Geschwader 421, das war dieses Boot namens La Montaña, also der Berg, der über den Atlantik gesegelt ist, hier rüber nach Europa. Und es bestand eben aus vier weiblichen Personen, zwei männlichen und einer Otroa, also einer Transfrau, die rüber gesegelt sind. Und es ist halt ein kleiner Ausschnitt gewesen, sozusagen das repräsentative Moment des wirklich Rekolonialisierens, also sozusagen wir kommen auch mit dem Schiff und kommen auf euer Land an. Und dann wurde auch Spanien, also in Galicien sind die angekommen, umbenannt, also Europa wurde umbenannt von Marie José, genau, das ist die Otroa, also die Transfrau, die hat Europa dann umbenannt in Slume Kajem Kaob. Ich kann es nicht richtig aussprechen, aber es heißt sowas wie widerspenstiges Land. Also da sollte so voll dieser, ja, es ist sozusagen das ist so ein bisschen deren Humor, glaube ich, auch so, ne? Das merkt man auch in deren Veröffentlichungen, dass die halt einfach so einen Humor auch haben und sich so auch einen Witz draus machen, irgendwie das so umzudrehen, die Rollen und das so eigentlich vor Augen zu halten, wie absurd es auch irgendwo ist und war, genau. Und was ist bei euch so passiert von dem Moment, als ihr die Ankündigung zur Reise bekommen habt, bis zu dem Moment, wo das Geschwader gelandet ist und dann vielleicht auch weiter bis jetzt? Der Moment, wo das Geschwader gelandet ist, dann war das irgendwie greifbarer, weil es vorher auch nicht ganz klar war, wie das vonstatten geht, wann die Leute kommen, weil es da unterschiedlichste Hürden gab, zum Beispiel Pässe zu bekommen und ich glaube auch Visas. Dann war also ab dem Punkt war auf jeden Fall klar, dass das jetzt alles greifbarer ist und näher rückt und das hat es auf jeden Fall noch ein Stück realer gemacht. Wusste man irgendwie, jetzt geht's bald los. Ja, ich denke auch, das war so zerrend eigentlich, weil es halt, wir sind das hier nicht so gewöhnt, glaube ich, dass so, oder ich war das auch gar nicht gewöhnt, so einen langen Prozess mit einem Ausharren, so seit letztes Jahr im Oktober, ist ein Jahr her, dass Menschen irgendwie warten, wann geht's los, man konnte nicht wissen genau welches Datum, weil eben nicht klar war, wann kommen sie auch aus Mexiko raus, auch die Delegation, die dann mit dem Flugzeug gekommen ist, hatte krasse Einreiseschwierigkeiten, denen sind da krassen Rassismus begegnet und Repressionen und das war so, also auch total anstrengend, einfach so sich bundesweit zu organisieren oder lokal und das alles auch in der Corona-Zeit, also online überwiegend. Man lernt Leute neu kennen, aber nur über online, arbeitet lange zusammen zu Themen, zu Strukturen und es ist immer irgendwie so, klar, diese Reise wird angekündigt, aber ob es am Ende dann klappt, ob sie dann wirklich hierher kommen, es war wirklich nicht greifbar und das hat es wirklich hat es auf jeden Fall verändert, als sie dann angekommen sind in Galicien. Wie war die Struktur? Du warst in mehreren AGs. Kannst du das kurz erzählen? Ja, also es gab einen großen Orga-Kreis sozusagen, wo aus sehr vielen AGs, Struktur- und Themen-AGs gab es eben, ganz viele Menschen zusammengekommen sind und da auch eben so Hauptthemen basisdemokratisch geklärt werden sollten. Das hat alles online stattgefunden und dann gab es natürlich ganz viele Struktur-AGs, die zu Medienarbeit geleistet haben oder Öffentlichkeitsarbeit oder Finanzarbeit. Es musste ja so super viel Geld auch zusammengeschaufelt werden aus Spendengeldern und so weiter. Und genau, da gab es Teams, die dann die Reise koordiniert haben. Also wenn die dann in Deutschland sind, wie kommen die von A nach B? Was ist da für eine Voraussetzung notwendig? Wir brauchen überall ÜbersetzerInnen. Also es sind ja höchst komplexe Strukturen, die das dann annimmt, auch an vor Ort, ne? Oder irgendwie dann so Gendersensibilität, wo schlafen welche Leute der Delegation und dann gab es halt eben noch ganz viele Themen-AGs, also insgesamt gab es über 45 AGs. Ich kann deswegen gar nicht alle aufzählen. Und dann gab es halt natürlich noch ganz viel Lokalvernetzungen, also wie hier auch in Dresden, aber auch gab es eine Ostvernetzung. Und genau, es gab zu Feminismus eine ganz große Struktur deutschlandweit. Ich war auch bei der AG zu eben feministischen Kämpfen und in mentale Selbstverteidigung. Genau, aber es gab so wirklich zu Klimagerechtigkeit, zu Neoliberalismus. Das war total ausklamüsert und die ganzen Kämpfe sind so zusammengeflossen, endlich mal durch diese große Bewegung, die halt so viel vereint. Also das ist, glaube ich, auch noch so eine Besonderheit, dass die Zapatistas halt irgendwie, die führen ökologische Kämpfe, die haben ihre eigene Ökonomie sozusagen, weil sie da halt eben Subsistenzwirtschaft viel betreiben, die haben ihr eigenes Gesundheitssystem, es kommt so ganz viel zusammen. Und das hat auch hier ganz viele Differenzen überwunden in der Zeit jetzt, glaube ich, ja. Warst du auch in AGs oder was hast du gemacht in der Zeit? Ich war in der Dresden-Vernetzungs-AG und genau, also auch so Öffentlichkeitsarbeit gemacht mit Leuten zusammen, so die Produkte verkauft, genau, und einfach mit Leuten auch ins Gespräch gekommen. Es gab ja dann so den weiteren Meilenstein, nachdem die Delegation kam, dass dann auch tatsächlich die ganze Reisegruppe angekommen ist in Deutschland und jetzt an mehreren Orten war. Vielleicht wart ihr an diesen Orten, vielleicht habt ihr die getroffen und könnt mit uns teilen, was ihr da so erlebt habt, was ihr gesehen habt und was ihr davon mitgenommen habt. Ja, tatsächlich war ich an Orten, wo auch die Zapatistas waren. Ja, es war sehr eindrücklich auf jeden Fall, mit den Leuten zu reden, also mit ÜbersetzerInnen dazwischen. Genau, also als ich die Zapatistas, also die Delegation, die wir begleitet haben für 3 oder 4 Tage, das waren 4 Menschen und die habe ich zum ersten Mal getroffen in Neugersdorf. Genau, der Ankommensmoment war tatsächlich eher unspektakulär, weil die große Vorstellungsrunde war schon so ein bisschen vorbei und die Leute waren so beim Essen gerade und danach haben wir uns so im Kreis gesetzt, uns nochmal kurz alle vorgestellt und dann haben die Zapatistas angefangen, von sich einfach zu erzählen. Geschichtliche Hintergründe auch, fing an mit der Kolonialisierung, über die sie erzählt haben und die Unterdrückung, die halt Jahrhunderte präsent war. Ja, also wir haben uns ja auch in der Dresden-Vernetzung waren wir auch alle zusammen in Görlitz bei den Treffen dort und haben da auch nochmal sozusagen gehört, aus erster Quelle sozusagen, wie deren Entstehungsgeschichte war, ne? Also so, was ist dann passiert, als sich die EZLN zusammengefunden hat, waren am Anfang auch nur 6 Leute mit einem ganz anderen Hintergrund und dann wurde die Guerilla aufgebaut in den Bergen und dann mussten die erstmal sich an die indigenen Lebensweisen anpassen, weil es Leute aus der Stadt waren und so weiter. Also das war so für mich voll cool nochmal, wirklich nicht nur aus einem Buch, sondern halt tatsächlich von denen zu hören, wie deren Geschichte für die ist. Und das Besondere war aber auch irgendwie, wie sie aufgetreten sind, was sie von sich preisgegeben haben oder was sie auch nicht preisgegeben haben. Es war ganz viel dieser Punkt von, wir wollen hier gar nicht so individualistisch auftreten von, ich bin jetzt Alfonso und ich bin so und so, sondern es ging irgendwie darum, als RepräsentantInnen aufzutreten. Und das hatten wir auch in Görlitz viel, dass so die Frage war, von welchen Kollektiven seid ihr denn eigentlich? Und dann war so viel auch, okay, was sagt man jetzt? Bin ich jetzt repräsentativ für ein Kollektiv hier oder bin ich als Einzelperson hier? Was macht das eigentlich und wie werten wir das eigentlich, ob wir jetzt von einem Kollektiv sind oder als Einzelpersonen sind? Also das hat es bei mir nochmal voll aufgemacht, so dass sie viel mehr von so kollektiven Strukturen ausgehen, als wir vielleicht hier schon haben, sondern dass wir hier auch viel so Einzelentscheidungen treffen und dann handeln. Ich zum Beispiel entscheide, ich fahre nach Görlitz, ohne es abzusprechen und die halt irgendwie denken, wir sind halt irgendwie überwiegend von Kollektiven hier oder als repräsentative Personen irgendwie. Und ja, ich fand es einfach nicht nur in Görlitz, sondern auch auf dem rebellischen Zusammentreffen. Das war eben im Wendland für die gesamte Reise sozusagen. Also die Delegation, die in Deutschland getourt ist, in Kleingruppen, ist da zusammengekommen. Es waren so 175 Leute, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und genau, und da gab es dann ganz viel Austausch zu Themen. Da war ich auch in der einen Themen-AG zur Frage nach so Emotionalität. Also wie empfinden die da Gefühle, also beziehungsweise wie gehen die mit Gefühlen um? Und wie gehen wir hier in unserem Aktivismus mit Gefühlen um? Und da konnte ich nochmal ganz viel lernen auch, ne, von deren Sichtweise auf Gesellschaft und auf sich selbst auch und so weiter und wo wir hier einfach anerkennen müssen, dass wir da ganz anders sozialisiert sind und gewisse Dinge nicht adaptieren können einfach so, obwohl wir auch viel davon lernen können und ich glaube, das war für mich so sehr eindrücklich, so deren, gar nicht mal nur die konkreten Inhalte, sondern was hat das für ein Gesamtbild geschaffen von den Menschen? Genau, und ist mein Bild jetzt nochmal anders geworden von der Bewegung sozusagen, ja. Was war das Gesamtbild? Ich glaube, das Gesamtbild ist schon dieses, ja, dass das Individuum einfach nicht so viel im Vordergrund steht wie hier und dass deswegen ganz andere Fragen und ganz andere Dinge im Fokus stehen. Also bei uns ist ja ganz viel so, habe ich das Gefühl, jede Person muss einzeln irgendwie für sich gut funktionieren. Also es machen voll viele Leute Therapie oder irgendwie müssen gucken, wie sie ihre Lohnarbeit machen und so weiter. Und dann kommen wir zusammen in Aktivismus. Und wenn die manche Dinge gar nicht gegeben sind, haben wir gar keine Kraft für so politischen Aktivismus. Und da habe ich das Gefühl, aus dem ganzen Existenziellen heraus, was immer im Kollektiv passiert, so die Arbeit findet im Kollektiv statt. Also ob du jetzt auf der Milpa, also auf dem Maisbohnen-Ackerland sozusagen arbeitest oder ob du Kaffee anbaust oder in der Schule arbeitest, das ist alles kollektiv organisiert und fürs Kollektiv. Und der Rat der guten Regierung, also deren Verwaltungsstruktur ist kollektiv organisiert und man wächst ganz anders aus so einer Gemeinde heraus, glaube ich, im Denken auch, wenn man von vornherein im Kollektiv lebt, als wenn wir halt dazu erzogen werden, Karriere zu machen oder irgendwie alleine klarzukommen. Und das spiegelt sich halt voll auch in unseren Aktivismus wieder und da müssen wir Antworten finden. Also bei manchen denke ich halt, da müssen wir herausfinden, was wir hier brauchen, um kollektiver zu werden und trotzdem das Individuum zu berücksichtigen. Und das ist da ganz anders. Und das ist auch voll okay, dass es anders ist. Quiero existir, las naciones. Quiero seguir viviendo, las naciones. Quiero seguir respirando, las naciones. Quiero beber agua pura, las naciones. Quiero comer, las naciones. Quiero crecer, las naciones. Quiero vivir, las naciones. Quiero sembrar un árbol, las naciones. Quiero sembrar un árbol, las naciones. Quiero sembrar un árbol, las naciones. Quiero sembrar un árbol, las naciones. Quiero sembrar un árbol. Sus brazos se alzan al cielo, sus pies abrazan la tierra. En sus semillas se encierra magia pura, amor del bueno. Dios los hizo en un sueño, esos que se hacen amando. Y les quiero amar cantando porque quiero agradecer. Me hace ser y porque estoy respirando. Subí al cerro de las flores, me invito San Miguelito. Agradecer a las nubes, a la vida y a los ríos. Zurück im Studio und sprechen über die Reise der Zapatistas. Wir haben gerade schon die kurze Ankunft miterleben dürfen Ende Juni in Galizien, der Vorhut. Und Mitte September ist dann die Hauptreisegruppe in Deutschland angekommen, hat sich in verschiedene Delegationen aufgeteilt, die in unterschiedlichen Städten die verschiedenen Kämpfe und Menschen kennengelernt haben, um dann Ende September im rebellischen Zusammentreffen im Wendland zusammenzukommen und in einen ganz intensiven Austausch zu treten. Und da wollen wir jetzt einfach gleich nochmal reingehen. Und das große Überthema der Reise ist ja das kollektive Leben. Tapia hat es gerade schon mal eröffnet, dass das natürlich auch was ist, was uns als politisch aktive Menschen irgendwie total beschäftigt. Wie können wir das gut organisieren und wie können wir unser kollektives Leben realisieren, was einerseits mit all unseren Individualitäten zurechtkommt und auf der anderen Seite auch Verbindlichkeit in unserem Alltag und in unseren Kämpfen schafft. Und genau, was habt ihr da so für Handlungsoptionen kennengelernt oder ja, vielleicht einfach auch so Ideen, Visionen. Ja, das mit den Handlungsoptionen, das muss man, glaube ich, differenziert sehen, weil natürlich wir hier ganz andere Gegebenheiten haben als in den Wäldern von Mexiko. Mhm. Ich denke dennoch, lässt sich auf jeden Fall viel vielleicht nicht direkt übertragen, aber so abgucken und hier auch anwenden. Also ich glaube, was ich interessant fand an dem Kollektiv ist das mit der Entscheidungsfindung. Wie einfach Entscheidungen getroffen werden im Kollektiv? Ich knüpfe daran vielleicht an. Also ich finde auch, die Entscheidungsfindung ist was, was sich direkt übertragen lässt. Eigentlich ist einer der wenigen Dinge oder Elemente, die wir, weil da geht es ja um zwischenmenschliche Dynamiken irgendwie. Ne? Zwar ist da auch wichtig, wie wir denken, aber trotzdem glaube ich so, dass Dinge konsensual ausdiskutiert werden, dass wir dafür halt Zeit brauchen. Die Zapatistas haben ja auch so ihr Schneckenverständnis von Zeit, also dass die Zeit nicht linear ist, wie wir sie hier auch immer verstehen und so eingeteilten Stunden, Sekunden, Tage, Jahre, sondern halt, dass es darum geht, dass die Zeit, also wie ein Schneckenhaus funktioniert, dass sie die Zukunft und die Gegenwart und die Vergangenheit miteinander verbindet und dass in der Gegenwart immer auch Zukunft und Vergangenheit mit drin steckt sozusagen. Und generell sagen sie ja auch so lento pero avanzo, also langsam, aber wir kommen voran sozusagen und haben dieses Sinnbild der Schnecke und ihre Regierungsorte heißen ja auch Caracoles, also Schneckenhäuser. Und dass wir uns Zeit nehmen für den Entscheidungsprozess, das braucht halt einfach, wenn verschiedene Leute zusammenkommen. Zeit auf jeden Fall und das ist so, was in einem Kollektiv ja auch wachsen muss, so eine Prozessfindung und sich kennenlernen und ich denke, das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Kollektive Entscheidungsfindung, die brauchen wir ja, um überhaupt kollektiv handlungsfähig zu sein. Genau. Aber so generell, was an kollektiven Strukturen vielleicht von den Zapatistas so gelernt werden kann, da gibt es wirklich auch schon viele Parallelen. Also ich denke so, es gibt ja in verschiedenen Städten so Medi-Projekte, wo irgendwie da mit, also für alle das Gesundheitssystem zugänglich gemacht werden soll, die auch keine Krankenversicherung haben. Sowas haben die da auch in ihren Kliniken, dass da alle hinkommen können, auch Leute, die nicht Zapatistas sind. Und dass da halt vor allem irgendwie nicht so mit der kommerziellen Medizin, sondern auch mit irgendwie alter Heiltradition gearbeitet wird. Und also genau, ich habe das Gefühl, da ist es alles schon ein bisschen vernetzter und sichtbarer als Gesamtsystem. Und hier ist es alles sehr zerstückelt. Also so, also wenn man es nicht weiß, dann weiß man es nicht. Und wenn man aber mal drinsteckt, dann merkt man auch, wie viel kollektiv schon organisiert wird. Genau, oder Medien kollektiv zu organisieren, freie Radios, Medienkollektive. Ich glaube, mein Eindruck ist oft, dass genau an diesen Strukturen, die du genannt hast, in denen wir nach außen treten und ja unsere Ideen und unsere Praxen ja nach außen tragen wollen, dass es da auf jeden Fall eine ganze Menge gibt. Aber gerade wenn es so um kollektives Leben, Verbindlichkeit im Alltag geht, dass wir da eigentlich ziemlich hinterherhängen. Also klar, es gibt unheimlich viele Wohnprojekte in Deutschland und ja auch selbstorganisierte Gruppen, die sich mit sexualisierter Gewalt oder zwischenmenschlicher Gewalt oder ja, also gerade auch so Grenzüberschreitungen und so beschäftigen, was ja auf jeden Fall auch eine total wichtige Art ist, kollektiv mit Verletzungen und Gewalt umzugehen. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so in diesem Bereich gemeinsam so eine Zukunft zu planen, dass das ganz oft hinten runterfällt. Und wie du, Tapia, ja schon ganz am Anfang gesagt hast, dass wir ganz oft eigentlich in diesen politischen Raum gehen, wenn es uns gut geht. Und wir eigentlich nicht so viele Konzepte haben dafür, dass es ja auch Menschen irgendwie öfter mal nicht so gut geht. Und wie können wir uns da gegenseitig stärken, um auch dieses kollektive Leben nicht nur als was zu sehen, was irgendwie unheimlich anstrengend ist und Arbeit macht und irgendwie noch dazukommt zu Lohnarbeit, Beziehungen, all den anderen Dingen, Hausarbeit, Fürsorge für Kinder, sondern einfach was ist, was ein Teil dessen ist und uns Kraft geben kann. Ich glaube, da sehe ich irgendwie so einen ziemlich großen Zwiespalt. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ja, voll. Also ich glaube, das Ding bei den Zapatistas ist, dass das, glaube ich, auch oft einfach dieselben Menschen sind, von denen du umgeben bist, wenn du jetzt auf dem Feld stehst und arbeitest, dann sind das dieselben Leute, mit denen du später kollektiv irgendwie Entscheidungen triffst, sozusagen halt auch politisch diskutierst oder dich auseinandersetzt. Und jetzt hier in Deutschland ist es ein bisschen anders, glaube ich. So, du gehst halt auf Arbeit mit Leuten, dann wohnst du zusammen mit Leuten oder vielleicht sogar alleine und dann machst du halt Politik mit wieder anderen Leuten. Und ich glaube, das ist halt sehr sehr getrennt einfach die Bereiche voneinander, obwohl die ja eigentlich irgendwie zusammenfließen müssten. Genau, und ich denke, deswegen ist das hier noch ein bisschen schwieriger, kollektiv zu leben, weil das Beste wäre eigentlich, mit den Leuten zusammen zu wohnen und zu arbeiten und Politik zu machen. Ja, ich denke auch, es hört sich ja auch schon so, so hochkomplex an, diese ganzen Bereiche zusammenzubringen, auch wenn die alle kollektiv organisiert werden, jetzt eben das Wohnen, das Arbeiten, Politgruppenarbeit, Medienarbeit, was auch immer, aber das zusammenzubringen erfordert ja zum Beispiel auch krasse Disziplin im irgendwie Zeitverständnis, dass ich jetzt an 5 Plenar die Woche teilnehme oder so und dann noch eine gemeinsame Ökonomie habe und da auch, also es ist ja dieses hochgradige Komplexe, was wir hier so haben, weil ich oft das Gefühl habe, was sich einfach mehr so ergibt in den Comunidades in Mexiko, also bei den Zapatistas, dass es einfach natürlicher in Anführungszeichen, also im Sinne von, es ist einfach, es umgibt das Leben. Es ist nicht so ein, okay, entweder ich bleibe jetzt heute Abend auf der Couch sitzen oder ich mache Plenum. Also es ist gar nicht so dieses, entweder ich mache halt irgendwie mein Individualding und entscheide für mich persönlich oder ich gehe irgendwie in Gruppen, sondern es ist halt eben nicht voneinander trennbar ist. Aber das ist halt, also vielleicht nochmal kurz, um da ein Stück zurückzurudern, um das Verständnis besser auf dem Schirm zu haben, was uns auch so unterscheidet, denke ich mal. Wir haben da so ein, es gibt so ein Zine, das heißt Bazikop, die Sprache der Zapatistas oder die Sprache der Zapatistas, glaube ich. Auf jeden Fall geht es um die Sprache der Zapatistas und das soll nochmal viel erklären, warum unser Denken und Handeln so anders auch ist, weil eben zum Beispiel diese ganzen indigenen Sprachen die auf den separatistischen Gebieten gesprochen werden, ganz anders aufgebaut sind und nicht so, also nicht so Objekte haben zum Beispiel, also so Dinge, die verdinglicht werden, sondern dass irgendwie Dinge mehr im Fluss zueinander stehen und Leben miteinander verbunden ist. Und da gibt es zum Beispiel die Frage nach dem, wie geht's dir, ist zum Beispiel die Frage eigentlich, was sagt dein Herz? Und wenn dann, wenn es dir schlecht geht, dann sagst du, ich zähle mein Herz, und wenn es dir gut geht, sagst du eins mein Herz, also übersetzt direkt. Und wenn du sagst, ich zähle mein Herz, dann wird die ganze Gemeinschaft irgendwie dazu beitragen, dass dein Herz wieder eins ist. Und das ist irgendwie schon eine ganz andere Voraussetzung als hier, wo wir, wenn wir fragen, hey, wie geht's dir eigentlich, meistens uns gar nicht trauen, wie es eigentlich wirklich da drin aussieht. Oder das nur so als Floskel oder so nebenbei, aber die Politarbeit eben diese sehr rationalisierte Strukturarbeit meistens ist und nicht so eine, ja, ich beachte den ganzen Menschen, der halt natürlich auch mal einen Tag hat, wo er irgendwie nicht funktioniert, in Anführungszeichen, weil wir ja auch keine Maschinen sind. Und ja, dieses neoliberale Denken ist, glaube ich, schon sehr weit in uns eingedrungen. Deswegen habe ich da auch keine konkreten Antworten darauf, wie können wir es schaffen, diese Verbindlichkeit so aufzubauen, dass nicht so leicht umstößlich ist sozusagen. Ja, vor allem einerseits als was Positives gesehen wird und eben auch gelebt wird. Also ich bin total bei dir, dass ich irgendwie denke, dass wir halt viel mehr dieses Effizienzdenken und dieses was leisten wollen in uns internalisiert haben. Und das ja in einem total starken Widerspruch steht zu mir geht's gerade nicht gut, ich kann vielleicht was nicht leisten, also kann ich nicht Teil dieser Struktur sein. Also da reinzukommen, mit Emotionen umzugehen, das auszuhalten, wenn es Menschen gerade nicht gut geht und das auch in einem Raum annehmen zu können und damit was machen zu können. Also da sehe ich, dass das ganz oft nicht passiert, dass irgendwie, wenn Menschen nicht gut zu einem gemeinsamen Treffen kommen, es meistens keinen Raum dafür gibt, weil wir eben unsere Struktur für das Treffen angelegt haben, uns da eigentlich gar nicht vorgesehen ist, statt Punkten abzuarbeiten, uns aufeinander einzulassen. Und dann schließt sich aber daraus in meinem Kopf auch so ein bisschen die Frage an, wenn Zeit quasi immer knapp ist und wir alle in ganz viele Dinge eingebunden sind, woher nehmen wir dann die Zeit, einerseits mehr füreinander da zu sein, aber dann auf der anderen Seite auch unsere Bewegungen aktiv zu halten, unsere Kämpfe zu führen. Habt ihr da Ideen mitgenommen? Naja, ich denke, dass, also das Zeitproblem ist auf jeden Fall ziemlich groß in der kapitalistischen Gesellschaft hier. Und ich glaube, dass auch da vielleicht kollektives Leben eine Antwort drauf sein könnte, weil wenn man im Kollektiv lebt und zusammenarbeitet und vielleicht auch so Sachen wie Kinderbetreuung und Kochen irgendwie teilt, dass dann natürlich auch wieder mehr Zeit am Ende rauskommt. Auch wenn Menschen nebenbei irgendwie Lohnarbeit leisten müssen oder ähnliches. Ich würde auch sagen, dass das kollektive Leben Zeit schafft. Also, dass sozusagen Dinge vereinfacht werden und dadurch, also bis sie aufgebaut sind, braucht es, glaube ich, mehr Zeit. Aber wenn sie dann mal stehen, dass sie dann auf jeden Fall Zeit sparen, in Anführungszeichen. Aber ich denke auch, dass für mich persönlich war das auf jeden Fall nochmal jetzt so ein Punkt. Ich habe gerade auch, höre gerade auch wieder Momo von Michael Ende als Hörbuch und da ist auch so ein Zitat irgendwie, denn Zeit ist Leben und das Leben ruht im Herzen. Also so, wenn wir keine Zeit haben, sind wir auch gestresst und nicht so lebendig, sondern irgendwie im Tunnelblick meistens unterwegs und dann sind wir unachtsamer und dann kommt eins aufs andere und irgendwann halt Burnout am Ende, im Aktivismus vor allem schnell. Und ja, was ich sagen will, ist auch so hinterfragen, brauchen wir wirklich eine 40-Stunden-Lohnarbeitswoche oder können wir es nicht anders organisieren? Und also für was sind wir bereit, Zeit zu geben und für was nicht? Und wenn das Durchschnittsalter eben in Deutschland ist, so dass Leute mit 29 aus dem Aktivismus ausscheiden, weil sie halt entweder Kinder bekommen oder irgendwie einen anderen Weg wählen, also einen eher angepassteren Weg wählen, würde ich sagen, dann sind das ganz konkrete Fragen, die wir uns stellen müssen. Also wie können wir unsere Zeit organisieren? Wie können wir uns kollektiv in der Zeit organisieren, dass ich euch auch sehen kann, auch wenn ich nicht zum Plenum komme, weil ich keine Kraft habe, irgendwie jetzt gerade zu arbeiten. Also es sind auf jeden Fall, mir ist durch die Reise nochmal klar geworden, dass wir so praktische Alltagsgegenstände, also sowas wie Geld, sowas wie Zeit, sowas wie Ressourcen und irgendwie aber auch Beziehungen, da ganz konkret drauf schauen müssen, die so umzugestalten, dass unser Aktivismus attraktiver ist als das kapitalistische Leben. Also dass Leute auch wie in Chiapas es cooler finden, Zapatist zu sein als Nicht-Zapatist, weil dort halt eben da konkrete, krass viele irgendwie Nutzen von kommen, Teil der Gemeinschaft zu sein. Und hier habe ich oft das Gefühl, Leute eher dann am Ende ihr eigenes Glück sozusagen dann fokussieren und doch nicht mehr irgendwie daran arbeiten, eine andere Welt aufzubauen oder so. Also dann so wegfallen. Also deswegen ist es so mehrgleisig auf jeden Fall. So gucken, wie wir das für uns gut schaffen, weil so strahlen wir auch nach außen anders aus und so wird vielleicht irgendwann diese andere Welt irgendwie ja auch so viel lebendiger und besser und attraktiver, dass das andere gar keine Alternative mehr darstellt oder so. Und das ist ja super spannend, weil all das sind ja auch Konzepte, die wir auf jeden Fall hier schon super lange ausprobieren, wo es Leute gibt, die da auf jeden Fall Erfahrung gesammelt haben und uns unterstützen können. Also du hast zum Beispiel das Thema Geld angesprochen und es gibt auf jeden Fall viele Menschen in Deutschland, die Finanzkooperativen haben und die sich in solidarischen Ökonomien organisieren und es gibt Bücher darüber und wir können das einfach machen. Es gibt überhaupt kein Problem, das einfach zu machen und auszuprobieren und Fehler zu machen und dabei zu lernen. Und das finde ich auch super cool, Tabi, dass du erzählt hast, dass eben auch gerade das Rebellische für dich jetzt auch nochmal so ein Impuls war, das wirklich anzugehen. Ja. Ja, ich glaube, es war auch ein Impuls, weil es halt, also diese Reise war einfach sehr auslaugend auch irgendwo. Durch dieses Online-Ding irgendwie hat es so eine Einsamkeit auch geschaffen im Aktivismus, wenn man einfach viel in den AGs organisiert war, weil man ja die Leute dann doch gar nicht richtig gesehen hat und wo ich auch gemerkt habe, okay, ich habe jetzt gerade eigentlich gar keine Energie mehr und was bleibt mir dann eigentlich von auch, jetzt mal blöd gesagt, praktischen Nutzen von diesem ganzen Arbeitsaufwand, wo man ständig über Grenzen geht, wo ich schon gemerkt habe, so ich brauche halt zumindest auch ein Sicherheitsnetz, also eine politische Sicherheitsstruktur, die da sein kann, irgendwie gemeinsame Ökonomie oder irgendwie eine kollektive Arbeitsstelle oder so, wo ich weiß, der Job wird mir nicht einfach gekündigt oder sonst wie. Also ich glaube, wir müssen halt auch eben diese ganzen Dinge, die wir so abtrennen vom Aktivismus, sowas wie Lohnarbeit, gucken, wie wir die mit reinholen können eher oder kollektivieren können, dass wir da drüber sprechen auch und über Geld sprechen. Und ja, das sonst ist es halt irgendwann nicht mehr attraktiv, wenn man dann nicht mehr studiert oder Ausbildung macht und keine Zeit mehr hat oder so, um dann noch in 5 Pläne die Woche zu gehen. Ja, und beziehungsweise schaffen diese Strukturen ja auch wieder die Sicherheit und die Verbindlichkeit, die ich halt brauche, wenn ich beispielsweise noch Fürsorge für andere Menschen leisten muss. Und ich finde, da ist dieses Beispiel, was du vorhin genannt hast, mit diesen Leute hören dann vielleicht mit 29 auf, politisch aktiv zu sein, weil sie Fürsorge für Kinder leisten, ein super gutes Beispiel. So, warum hören dann diese Menschen auf, politisch aktiv zu sein? Also war, ne, ist das, weil sie vielleicht einfach keine Zeit mehr haben, zu Plenar zu kommen, weil es vielleicht beim Plenum dann irgendwie keine Kinderbetreuung gibt oder weil dort vielleicht nicht gemeinsam gekocht wird und das dann irgendwie kollidiert mit dem Abendbrotessen und so. Also das sind ja ganz einfache, praktische Dinge, die wir organisieren können, an denen dann aber wiederum viel dranhängt. Und ich glaube, das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, so mit diesem, wie können wir einander als Menschen wahrnehmen, was sind da so für Ängste, Wünsche, Bedürfnisse im Hintergrund, die irgendwie alle ausgeklammert werden, die wir aber mit reinholen müssen, damit Menschen in unseren Strukturen sind und, wie er auch sagt, das auch als was Erstrebenswertes ansehen und nicht nur als Arbeit, sondern daraus Kraft schöpfen und Energie. pasado, todo eso que algún día fue. Esa semilla, mi hermano, nunca debe perecer. Todo lo que fue en tono, versos de raíz y tierra, versos de raíz y tierra, todo lo que fue en tono. Das kollektive Leben. Wir haben gerade schon einiges an Gedanken dazu geteilt, von was sind Wirkungspunkte zu vielleicht was sind auch Herausforderungen. Willst du noch was dazu fügen, Mike? Ja, ich denke, der Unterschied zwischen den Bemühungen, hier kollektiv zu leben und dem kollektiven Leben bei den Zapatistas ist, glaube ich, dass die Zapatistas auch aus einer Notwendigkeit heraus kollektiv leben mussten und sich kollektiv organisieren mussten und diese Organisationsform einfach mittlerweile Früchte getragen hat und die Leute auch wissen und kennenlernen und erleben durften, dass es halt Sinn macht und total halt gut ist, so zu leben. Genau, und ich glaube, hier gibt es einfach noch nicht so viele Erfahrungsbereiche, kollektiv zu leben. Und ich glaube auch sehr viele Negativbeispiele, wo Hausgemeinschaften dann sich auflösen wegen irgendwelchen Streitereien oder Konflikten, die nie geschafft werden, irgendwie aufzuarbeiten oder zu lösen. Genau, also ich glaube, die Zapatistas können auf viel positive Erfahrungen zurückgreifen, was das kollektive Leben betrifft. Genau. Ja, ist ja auch nochmal ein super spannender Punkt, ne? Umgang mit Konflikten, das finde ich auch super spannend, dazu noch mehr zu erfahren, wie das geht. Also gerade in dem, was ihr angesprochen habt, ne, so viele Bereiche, in denen du die ganze Zeit mit anderen Menschen verbringst, auf Arbeit, beim Wohnen, in Diskussionen, beim politischen Kampf, da kommen ja erfahrungsgemäß auch viele Konflikte auf. Und was, wisst ihr das, was die Zapatistas da für Strategien haben, langfristig gut miteinander umzugehen? Ich glaube, dass die Konflikte wahrscheinlich unterschiedlich sind, also total unterschiedlich, die wir hier führen und die dort, also innerhalb der Gemeinschaft, glaube ich, ja, ich vermute, dass gerade weil das Thema Zeit ja auch genannt wurde, dass, glaube ich, sich da viel mehr Zeit genommen wird, um Konflikte zu lösen und vielleicht einfach auch ewig ausdiskutiert wird, bis dann irgendwie alle halbwegs zufrieden damit sind und ja. Es sind auch mehr Menschen involviert. Also das, was wir vorher oder was ich vorher meinte mit diesem, wie geht's denn, wenn eine Person sagt, ich zähle mein Herz, dass mehr Leute sich kümmern. Ich glaube, so ist es auch halt bei Konflikten. Und wenn wir uns hier vorstellen würden, es gibt einen Konflikt irgendwie in einer romantischen Beziehung und es würden sich vielleicht irgendwie 10 Leute drumherum kümmern und fragen und das Gleiche auch bei Freundinnenschaften und so weiter, dann ist das leichter lösbar, glaube ich, einfach weil mehr Perspektiven draufschauen und auch wenn das nicht so verstanden wird als so ein Kontinuum vielleicht, okay, jetzt ist ein Konflikt da, oh Gott, jetzt ist die Beziehung kaputt, sondern jetzt ist ein Konflikt da, der zeigt irgendwie was und der wird angeschaut und dann weiß ich auf jeden Fall auch, dass es auch so Schlichtungsstrukturen gibt in Chiapas. Also was auch passiert zum Beispiel, wenn Grenzüberschreitungen passieren. Ja. Ja, stimmt. Also ich finde, also es ist ja hier auch noch gut zu sehen, wenn in der linken Szene so Konflikte gibt, gerade wenn es um Grenzüberschreitungen geht, auch im persönlichen Bereich, dass einfach sehr oft Leute irgendwie dann alleine dastehen und sich Hilfe suchen müssen und da noch mehr Anstrengungen irgendwie reinbringen müssen, dass sie irgendwie Hilfe erhalten und die manchmal auch trotz Bemühungen einfach nicht erhalten. Genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem hier, was dort wahrscheinlich besser gelöst wird. Und was wir auf jeden Fall auch auf dem Rebellischen diskutiert hatten, war so der Punkt von, wie viel stellst du eigentlich von Individualität zurück, um für das Kollektiv einzustehen? Weil eben beispielsweise, es gibt einen persönlichen Konflikt, also ich glaube, wie gesagt, dass die dort anders ablaufen als hier und auch andere, eine andere Schwerfälligkeit vielleicht haben, also dass sie hier vielleicht einfach sich schwerer anfühlen, wenn du ja alleiner bist mit deinen Gefühlen, dann fühlt sich ja auch ein schlechtes Gefühl, also ein Angst, die Beziehung zu verlieren oder Wut irgendwie auf eine Person, auf deren Verhalten viel intensiver an, als wenn ich weiß, ich habe eher ein kollektives Gefühl. Und genau, es war auch so ein bisschen die Frage, wiefern hält man vielleicht auch manchmal seine eigenen Leiden zurück, um dann im Kollektiv zu sein und das da ja auch wieder aufzulösen. Also wie wichtig ist die individuelle Befindlichkeit oder wiefern löst die sich halt auch so ein bisschen im Kollektiv auf? Das sind auch Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Aber es ist eine super spannende Frage, die, denke ich, auch so ein bisschen an diesen Gedanken anknüpft. Wie kann das funktionieren, dass ein Kollektiv so organisch mit den einzelnen Individuen und deren Perspektiven, Bedürfnissen und Wünschen wächst? Also ich denke mal, dass viele in der DDR sozialisierte Menschen, wenn sie Kollektiv hören, auch viel eben an kollektiven Zwang und die Auflösung des Individuums in diesem Zwangskollektiv denken und weniger an diese kollektive Energie, die ihr beschreibt. Ja. Ja, denke ich auch, dass das viel dazu beigetragen hat, gesamtgesellschaftlich, dass das Individuum sehr, sehr im Vordergrund steht, weil die zwei politischen Systeme, die wir vorher hatten, jetzt nicht ganz so individualistisch angehaucht waren. Und dass deswegen, glaube ich, Leute heutzutage viel Wert darauf legen, einfach ein Individuum zu sein und individuell zu leben und sich auch von anderen Leuten auch gezielt irgendwie abzugrenzen mit verschiedensten Sachen, vielleicht im Äußeren oder genau Lebensstil allem Möglichen. Genau, und ich glaube, dass da das teilweise, also ich finde das auch gut, zu großen Teilen, dass das so passiert, aber nicht, also dass Leute halt individuell sind. Aber genau, wenn es so individuell wird, dass die Leute es nicht schaffen, irgendwie miteinander zu leben und zusammen irgendwie Sachen zu erstreiten, dann ist es natürlich doof. Ja, ist super spannend, ne? Also auf der einen Seite so eine Errungenschaft für die eigenen Rechte einzustehen und auf der anderen Seite dann ja aber auch so ein total großartiges Vermarktungsobjekt im Kapitalismus, ne? Du als Individuum auf deinem Weg zur Selbstoptimierung stehst dann natürlich am Ende des Tages auch mit deinen Problemen selbst da, weil du für die individuell verantwortlich bist und das ist ja eine riesengroße Schere, ne? Und dann bist du am Ende des Tages dann doch wieder, kannst dann am Ende des Tages für deine Freiheiten gar nicht mehr einstehen, die du dir eigentlich individuell erstreiten wolltest, weil du irgendwie merkst, okay, ich habe gar keine Kraft dazu, weil es eben alleine auch nicht geht. Und ich glaube, das ist ja irgendwie so dieser Spagat, den wir überwinden müssen. Also wie schaffen wir es, Strukturen zu bauen, die Menschen in ihrer Vielfalt sehen und dann aber trotzdem über diese vielleicht auch Differenzen hinweg zusammenbringen, um gemeinsam das gute Leben zu erstreiten. Ja, ich glaube, das war auch viel Intention der Reise. Also das irgendwie, die Reise heißt ja auch Reise für das Leben. Also so der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass wir lebendige Wesen sind und dass wir eigentlich alle leben wollen und dass wir auch eben Leben nicht zerstören wollen in unseren Bewegungen. Das ist eben der kleinste gemeinsame Nenner, unter dem wir jetzt auch geschafft haben, uns auch in die Differenzen zu treffen, obwohl wir jetzt vielleicht nicht direkt alle miteinander jetzt wohnen müssen oder so. Aber trotzdem denke ich mit einem größeren Ziel, das auch einfacher manchmal ist, diese Differenzen zu überwinden oder sie mal ruhen zu lassen und zu gucken, fühlt sich denn trotzdem die Interaktion an mit der Gruppe oder mit der Person, auch wenn wir anders denken oder so. Ja, wir haben ganz viel diskutiert und es gibt natürlich noch ganz, ganz viel zu sagen. Aber zum Glück gibt es auch viele Quellen, viele Gedanken der Zapatistas, die zu finden sind. Tatsächlich ist uns im Vorfeld aufgefallen, dass es gar nicht so viele O-Töne gibt, was so ein bisschen schade jetzt für unsere Radiosendung war, da Menschen auch gar nicht so individuell sprechen wollen vor der Kamera. Genau, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, wo sich Leute noch weitere Sachen durchlesen können und informieren können. Also es gibt auf jeden Fall die Internetseite vom Basternetz. Also eigentlich ist das offiziell vom Netz der Rebellion, was die ganze Reiseorganisierung ist, weil das Basternetz noch mal davon abzutrennen ist. Aber das ist eben die Internetseite vom Basternetz, ja, also ya-basta-netz.org. Da gibt es die neuesten Veröffentlichungen der Zapatistas, da gibt es Radiobeiträge, Videolinks, Literaturtipps, glaube ich auch. Und die ganzen AG-Strukturen sind da aufgelistet. Wenn ihr immer noch Lust habt, da mitzumachen, ist das jetzt immer noch nicht das Ende der Reise, auch wenn jetzt die Reise gerade in Deutschland erstmal vorbei ist, aber in Europa und im Rest der Welt geht sie weiter. Da könnt ihr auch hinschreiben. Da gibt es auch noch Facebook und Twitter und Instagram. Das ist auch alles verlinkt auf der Internetseite ya-basta-netz.org. Ja, und auch zu empfehlen ist vielleicht ein Film, der heißt Der Aufstand der Würde, den findet ihr auf jeden Fall auch bei YouTube. Und viele andere Filme vom Tres Gatas Kollektivo, also Drei Gatas heißt Katzen Kollektivo, so findet ihr das auch im Internet. Da gibt es so diverse Filme über das Leben des Zapatistas und da erfährt man auch nochmal viel über die Alltagsstrukturen. Und könnt ihr noch einen Ausblick geben, wie es einerseits für euch jetzt im Rahmen der Reiseorga weitergeht und dann vielleicht auch nochmal so ganz grob, wie die Reise der Zapatistas jetzt weitergeht. Ja, also wir als Gruppe bleiben auf jeden Fall weiterhin bestehen und genau gucken auf jeden Fall auch, wie wir die Reise weiterhin noch unterstützen können, vor allem finanziell auch und mit Öffentlichkeitsarbeit. Ich denke, wir werden weiterhin Soli-Produkte verkaufen, auf Ständen und auch Infomaterial und so ausgeben. Genau. Ja, ich denke auch, also die Ostvernetzung bleibt aktiv, miteinander vernetzt, was ja super cool ist in Sachsen, irgendwie verschiedene kleine Städte miteinander zu vernetzen. Was da genau rauskommt, ist es erstmal eine große Vernetzung. Ich glaube, es ist generell bundesweit gerade so ein Ding. Es ist erstmal eine große Vernetzung, die existiert, wo sich Leute jetzt ein bisschen kennengelernt haben. Es sind viele Scenes entstanden. Also es gibt tatsächlich Lesematerial, es ist total viel Videomaterial und Radiomaterial, also Audiomaterial entstanden. Und ich denke auch, also Dinge, die weiter, also die AGs werden auch thematisch zusammen teilweise, denke ich, weiterarbeiten einfach. Wie genau, das wird sich sehr unterschiedlich ausdifferenzieren, aber es soll auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres, auch zum Aufstandstag der Zapatistas am 1. Januar, soll es auch nochmal ein größeres Treffen geben, sehr wahrscheinlich, wo das Netz der Rebellion weiter plant und schaut, wie wollen wir, also erstmal uns auch zu feiern, zu gucken, was haben wir geschafft, weil es immer natürlich viel Kritik gibt und viel, das könnte besser laufen, wir sind ja einfach noch nicht so weit, auch die europäischen Strukturen waren ganz schön angestrengt und funktionieren noch nicht so gut zusammen, weil wir auch nicht so geübt sind, auf europäischer Ebene zu arbeiten. Genau, also uns zu feiern, aber auch zu gucken, was wollen wir jetzt damit erreichen, was wollen wir schaffen. Auf jeden Fall gibt es viel mehr Augen, die auf die Zapatistas schauen, dadurch, durch diese Reise, was auf jeden Fall erreicht wurde, dass da Öffentlichkeitsarbeit jetzt irgendwie viel, viel mehr gemacht wurde und wird. Und ja, ansonsten denke ich, arbeitet auch viel in den Leuten jetzt. Ja, also das ist auf jeden Fall auch was, was ich sehe, was ja auch Ziel der Reise war von den Zapatistas, dass sich die Leute in Europa miteinander vernetzen. Also das findet auf jeden Fall auch statt. Auch in den verschiedenen Gruppen, dass einfach Leute aus verschiedenen politischen Bereichen zusammengekommen sind und jetzt gemeinsam überlegen, wie sie die Kämpfe verbinden können. Ja, und die Reise ist ja auch noch nicht vorbei. Also es wird immer noch Geld gebraucht, deswegen werden wir in Dresden wahrscheinlich auch demnächst mal wieder mit einem Kaffeestand irgendwo am Start sein, Malobeo oder so, und Kaffee ausschenken. Und gleichzeitig ist glaube ich, die Delegation war jetzt in Italien, ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade stecken, aber es geht also weiter und weiter und es soll ja eben sollen alle 5 Kontinente bereist werden, also ist es noch ein längeres Ding und vielleicht kommt sogar nochmal eine zweite Delegation mit nochmal 150 Leuten oder so, das ist aber alles noch nicht ganz klar und veröffentlicht. Ja, voll gut. Vielen Dank euch für diese Einblicke. Gibt es noch irgendwas, was ihr hinzufügen wollt, was euch gefehlt hat? Man sollte auf jeden Fall aufpassen, Sachen, also auch die Zapatistas, kritisch zu hinterfragen und das nicht zu romantisieren. Genau das auf jeden Fall sollte man nicht aus den Augen verlieren. Sehr gut, vielen Dank euch. Danke. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war unsere November-Sendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Die Sendung zum Nachhören findet ihr auf a-dresden.org oder auf freieradios.net. Wir haben Ausschnitte benutzt vom Medienkollektiv Frankfurt und von Freundeskreis Videoclips. Und alle genannten Links findet ihr in den Sendungsnotizen und so auch die Musik. Macht's gut, bis zum nächsten Monat.